Schön. Спасибо. Halleluja. Halleluja. Unser Gott ist groß. Und наш Бог велик. Давайте еще воздадим ему славу. Lass uns noch eine große Ehre geben. Oh, спасибо, Господь, что ты здесь. Danke dir, dass du da bist. Он здесь сегодня. Er ist heute hier. И каждый день твоей жизни. Und jeden Tag in deinem Leben. Аминь. Аминь. Доброе утро. Guten Morgen nochmal. Я поздравляю вас с четвертым Адвентом. Ich gratuliere euch zum vierten Advent. И знаете, Адвент это как такие вехи, которые отсчитывают время до рождения Христа. Und wisst ihr, die Advents sind dafür gedacht, dass man praktisch sie zählt, bis Geburtstag von Jesus Christus stattfindet. Вот, один, два, три, eins, четыре. Zwei, drei, vier. А для меня это всегда было вот как будто эти вехи, знаете, так бум-бум, до пришествия Христа. Und das war für mich, я не знаю, что такое вехи. Вехи-Abschnitte. Also Abschnitte, das sind so Abschnitte, das waren für mich immer solche Abschnitte bis zum Geburtstag von Jesus. Нет. Что это, что для меня это было как будто бы перед пришествием Христа. Das ist wie vor Kommen von Jesus Christus, hat sich so für mich das angefühlt. Иисус сказал, что я дам вам знаки. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch Zeichen geben. И мы с вами видим эти знаки сейчас вокруг. Und wir sehen diese Zeichen um uns herum jetzt. Да? Но мы не будем сегодня говорить о проблемах. Aber wir werden heute nicht über die Probleme reden. Мы сегодня будем говорить о надежде. Wir werden heute über die Hoffnung reden. Слава Богу. Und dank unserem Слава Herrn. Богу. Und dank unserem За Herrn. Все. Dank unserem За Herrn für alles. Весь мир прожужжал уже все наши уши с этим коронавирусом. Die ganze Welt spricht nur über Coronavirus und hat nervt uns schon bereits. И уже как-то Рождество как будто отошло на второй план. Und es schaut so aus, als ob Weihnachten irgendwie auf den anderen Rang, also auf den Nebenrang gerückt ist. Я вчера делала закупки. Ich habe gestern eingekauft. И знаете, перед Рождеством как-то вот настроение такое хорошее, люди как бы, ну, Знаете, normalerweise vor Weihnachten freuen sich alle, es ist so eine besondere Stimmung da. А вчера смотрю, как-то люди все такие подавленные, злые даже. Aber gestern habe ich so die Leute beobachtet, die waren irgendwie niedergedrückt, die waren sogar böse. Люди в проблемах. Die Menschen stecken in Problemen. Люди в проблемах. Die Menschen haben Probleme. И все кричат об этих проблемах. Und alle schreien über diese Probleme. Какого блогера не послушать, даже христианского. Egal welcher Blogger spricht, auch christlicher. Все кричат о проблемах. Alle schreien über die Probleme. Но давайте вспомним, какое у нас призвание. Aber lass uns daran erinnern, was wir für eine Berufung haben. Наше призвание светить в этом темном мире. Unsere Berufung ist in dieser Welt zu leuchten. Светить. Zu leuchten. Не кричать о проблемах вместе со всеми. Nicht zusammen mit den anderen über die Probleme zu schreien. Кричи о надежде, если хочешь кричать. Also wenn du schreien willst, dann schrei die Hoffnung raus. И вот наша серия с полной надеждой. Und unsere Predigtserie hoffnungsvoll. И моя тема называется. Und mein Thema heißt heute. Надежда, которая не разочарует. Eine Hoffnung, die niemals enttäuscht. Я не знаю, как ты сегодня себя чувствуешь. Ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst. Если у тебя проблемы. Ob du Probleme hast. И может быть тебе хорошо сейчас. Oder vielleicht geht es dir jetzt gut. Может быть кто-то просто задыхается под бременем этих проблем. Vielleicht erstickt jemand fast unter der Last von diesen Problemen. И может быть даже Не хватает надежды и веры. Vielleicht fehlt dir an Glauben und Hoffnung. Ja, и кажется, что как будто ты один со всем этим. Und es kommt dir so vor, als ob du alleine bist. Но я хочу тебя вдохновить. Aber ich will dich ermutigen. Что ты не один. Dass du nicht alleine ты bist. Ты не беспомощен. Du bist nicht hilflos. Божье слово говорит. Gottes Wort sagt uns. А мы верим Божьему слову. Aber wir glauben an das Wort Amin. Gottes, oder? Божье слово говорит, что Бог дал нам помощника. Denn Gottes Wort sagt uns, er hat uns einen Helfer gegeben. Это Дух Святой. Das ist der Heilige Geist. Кому он его дал? Wem hat er ihn gegeben? Кому? Wem hat er ihn gegeben? Всем. Allen. Всем. Allen. Но есть одно условие. Aber es gibt eine Bedingung. Такое небольшое, но очень важное. So eine kleine Bedingung, aber sehr, sehr wichtig. Чтобы Дух Святой стал помощником человеку. Damit der Heilige Geist ein Helfer von einem Menschen wird. Нужно пригласить Иисуса в свою жизнь. Sollte man Jesus Christus in sein Leben einladen. Но мы уже пригласили. Wir haben doch ihn schon eingeladen. Да, равно, Kann vielleicht jemand sagen, aber doch klappt es irgendwie nicht. Знаете, люди иногда часто делают так. Aber wisst ihr, Menschen machen manchmal so. Они приглашают Иисуса в гости. Sie laden Jesus Christus als Gast ein. Один, два, четыре, пять раз. Eins, zwei, drei, fünfmal. Когда им плохо, они молятся. Wenn es ihnen schlecht geht, dann beten sie. Они приглашают Иисуса в гости. Sie laden Jesus als Gast ein. Но они не приглашают его жить у них в доме. Aber sie laden ihn nicht ein, bei ihnen im Haus zu leben. И вот только тогда, когда Иисус будет жить в твоем сердце. Und erst dann, wenn Jesus Christus in deinem Herzen leben wird. Они просто приходят в гости. Und nicht nur einfach zu dir zu Gast, als Gast kommt. Тогда все его обетования остаются для тебя в силе. Dann werden alle oder sind alle Verheißungen treten in Kraft in dir. Amen. Amen. Давайте мы прочитаем место Писания. Lass uns mal eine Bibelstelle lesen. Римлянам 5, с 3 по 5 стих. Da sind Römer 5, 3 bis 5. Но хвалимся скорбями. Ну, хвалимся. Ну, как бы... Радуемся, да? Also wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Радуемся. Also wir freuen uns. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber die Hoffnung. Вот в жизни каждого человека происходит страдание. Also in jedem Menschenleben kommt das manchmal zum Leid. Но нельзя их просто в жизни избежать. Du kannst das Leid nicht umgehen. Но Павел пишет, что не надо бояться страданий. Aber Paulus schreibt, ihr sollt keine Angst haben vor Leid. Страдания, они воспитывают в нас терпение и опыт, как мы здесь читаем. Denn so wie wir sehen, die Bedrängnis, also Leid, erzieht in uns Ausharren und Hoffnung. И это дает надежду. Also Bewährung und Hoffnung. Und es gibt uns Hoffnung. Also egal welche Erfahrung. Sogar negative Erfahrung. Bringt durch Jesus Christus in unser Leben etwas Positives hervor. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen den Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben, und den Kindern Gottes. Потому что все, что происходит в твоей жизни, как Божье дитя, denn alles, was in deinem Leben als Gottes Kind geschieht, оно проходит под внимательным оком любящего Отца. Das geschieht unter dem aufmerksamen Blick von deinem Vater im Himmel. И мы читаем в Библии, что Он все обращает нам ко благу. Und wir lesen in der Bibel, dass er alles uns zum Guten wendet. Любящим Бога, diejenigen, die Gott lieben, все содействует ко благу. Dient alles zum Guten. Ну как-то, ну я не чувствую, что мои проблемы мне как благо, и вообще мне лучше их не надо. Aber irgendwie fühle ich nicht, dass das Leid mir zum Guten dient. Und das fühle ich überhaupt nicht. Не Und ich will мне es gar nicht. Проблем, я боюсь ich brauche diese Probleme nicht. Ich brauche sie nicht in meinem Leben. Но от тебя не требуется чувствовать. Aber von dir wird nicht verlangt, dass du fühlst. Тебе нужно просто доверять Отцу. Du sollst einfach deinem Vater vertrauen. Доверять Ему. Du sollst ihm einfach nur vertrauen. И вот тогда, когда ты будешь доверять, Он выведет это ко благу. Und erst dann, wenn du anfängst, ihm zu vertrauen, das wird er dann zum Guten wenden. Даже наши ошибки Он может обратить ко благу. Sogar unsere Fehler kann er uns zum Guten wenden. Потому что мы здесь вот видим написано, что скорбы ведут к терпению. Denn wir sehen hier, dass das Leid, also Bedrängnisse, die bringen uns in die Geduld. Терпение дает опыт. Und das Ausharren gibt uns eine Erfahrung. А опыт дает надежду. Und Erfahrung gibt uns Hoffnung. И надежда не умирает. Und Hoffnung stirbt niemals. И вот здесь внимание. Und hier Achtung. На чем основана твоя надежда? Auf was ist deine Hoffnung gegründet? Вот многие надеются на связи. Also viele hoffen auf Beziehungen. Кто-то на деньги. Jemand aufs Geld. И вот некоторые думают, что если у меня будут связи и деньги, я смогу выкрутиться из любой переделки. Und manche denken sich, wenn ich genug Beziehungen habe und genug Geld habe, dann werde ich aus jeder Situation rauskommen. Кто-то занимается благотворительностью, хочет купить место в раю у Бога под Богом. Jemand treibt Wohltätigkeit und versucht sich damit einen Platz im Himmel zu ergattern. Кто-то надеется на крещение или на церковный налог даже. Jemand hofft auf Kirchensteuer vielleicht oder auf die Taufe sogar. Да. Как-то все хотят попасть к Богу. Also alle wollen irgendwie zu Gott kommen. Mhm. Вот люди надеются, кто во что горазд. Die Menschen hoffen jeder auf seine Art und Weise. И все надеются, что они правы. Und alle hoffen, dass sie recht haben. Ну, правда, не бывает несколько, правда? Aber es gibt keine mehreren Wahrheiten, nicht wahr? Правда, она в Библии. Denn die Wahrheit ist in der Bibel. Она одна. Sie ist die einzige Поэтому Wahrheit. Мы ее читаем, мы ее цитируем. Deswegen lesen wir sie, deswegen zitieren wir sie auch. Итак. Also. Какая именно надежда Не постыдит и не опозорит тебя. Also, welche Hoffnung genau beschämt dich nicht und wird dich nicht zum Leid bringen? Какая надежда не разочарует? Und welche Hoffnung wird dich nicht enttäuschen? Надежда. Hoffnung? Надежда. Hoffnung? Надежда. Hoffnung? Hoffnung? Надежда – это такое особое состояние человека. Hoffnung ist so ein besonderer Zustand eines Menschen, которое направляет его к лучшему будущему. Die ihn zu der besseren Zukunft führt. Но надежде всегда нужно за что-то уцепиться. Aber die Hoffnung muss sich an etwas klammern. Ты не можешь просто вот абстрактно вот, ну, на что-то там надеяться. Du kannst nicht irgendwie abstrakt an auf irgendetwas hoffen. Тебе нужна цель. Du brauchst ein Ziel. Тебе нужен этот якорь, за что он может уцепиться. Du brauchst diesen Anker, wo du praktisch an irgendwas sich festhalten kannst. На что ты можешь ориентироваться. Nach was du dich orientieren kannst. И вот если твои надежды связаны с Богом, wenn deine Hoffnungen mit Gott verbunden sind, с вечностью, mit der Ewigkeit, с его обетованиями, mit seinen Verheißungen, никакой кризис тебя не сломает. Dann wird keine Krise der Welt dich je zerbrechen können. Ты будешь стоять твердо, как железный столб. Du wirst feststehen wie ein eiserner Pfosten. Потому что Бог и его слово непоколебимы. Denn Gott und sein Wort sind unerschütterlich. Amen. Аминь. Amen. Но если человек надеется на какие-то земные источники, aber wenn der Mensch sich auf also auf irdische Quellen beruht oder vertraut, да, oder hofft, то вот самый ответственный момент они могут его подвести. Aber in dem verantwortungsvollen Moment können sie ihn in Stich lassen. Знаете, была такая история в Лос-Анджелесе. Es gab mal eine Geschichte in Los-Angeles. Одни кричали все газеты. Es stand alles in den Zeitungen. Если вы не помните, я вам сейчас еще раз расскажу. Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, ich erzähle es euch jetzt nochmal. Okay. Один парень, он решил прославиться. Ein Junge wollte zu Ehre kommen und zu Ruhm. Тем, что он заберется по стене на крышу самого высокого магазина в Лос-Анджелесе. Dass er auf das höchste Gebäude, also auf das höchste Geschäft in LA sich praktisch an der Wand hochklettern kann. И причем без страховочных средств. Und dabei ohne Sicherheitsgurte. Вот он написал плакат. Er hat ein Plakat erstellt. Написал время, место. Hat ein Zeit, ein Datum hingeschrieben. Вот собралась толпа. Dann hat sich eine Menge versammelt. Люди ждут сенсации. Und die Menschen warten auf eine Sensation. Вот этот парнишка приходит. Und dieser junge Mann kommt. Так осторожненько начинает. Подъем. Und so vorsichtig fängt er an, nach oben zu klettern. И люди вот стоят, доберется, не доберется. Und die Menschen stehen unten und raten, wird er schaffen oder wird er nicht. И вроде бы, ну как бы неплохо так у него получается. Und irgendwie schafft er das nicht schlecht. И вот кто-то снимает на телефон. Und jemand nimmt ihn auf mit seinem Telefon. И вот потихоньку парень добирается до верха. Und langsam schafft er bis nach oben. И люди вот уже, знаете, нервы сдают, стоят, смотрят. Und bei den Menschen sind schon die Nerven am Limit. И можно хорошо видеть, как парень ощупывает стену справа и слева от себя. Und man kann ganz genau sehen, wie der junge Mann mit seinen Händen die Wände so tastet, ganz vorsichtig. За что ему можно уцепиться? Und er versucht zu fühlen, wo er sich greifen kann. И вот вроде бы он уже видит какой-то выступ, похожий на кусок цемента. Und so sieht er irgendwie so eine Wölbung von einem Zementstück, das rausguckt. И вот он тянется за него. Und er streckt sich nach dem. Нет, слишком далеко. Aber nein, es ist viel zu weit. Толпа замерла. Und die Menge unten ist still geworden. И в этот момент парень замер. Und in diesem Moment ist der junge Mann still geworden. И он прыгает. Und dann springt er. И хватается за этот кусок. Und hält sich fest an diesem Stück. Но в тот же момент он падает вниз. Und in diesem Moment, also im gleichen Moment fällt er runter. А в его руке находит клубок старой паутины, который был похож на кусок цемента. Und in der Hand findet er so eine Spinnenweben in seiner Hand, so eine alte Spinnenwebenstück, was halt abgerissen worden ist. Mm-hmm. И вот многие люди, они похожи вот на этого стенолаза. Und manche Leute ähneln so einem Mann wie er. Люди надеются на что-то земное, на шаткое. Die Menschen hoffen auf etwas Irdisches, etwas, was schnell zu erschüttern ist. И в самый момент оно подводит их. Und in dem wichtigen Moment lässt es sie im Stich. Друзья. Freunde. Какие-то ценности. Irgendwelche Werte. Мы читаем у Иова 8:14. Wir lesen bei Hiob 8:14. Уверенность его ненадежнее паутинки, безопасность его висит на волоске. Seine Zuversicht wird abgeschnitten und sein Vertrauen ist wie ein Spinnengewebe. Но если ты будешь надеяться на Бога, aber wenn du auf Gott vertrauen wirst, он никогда тебя не подведет. Er wird dich niemals im Stich lassen. Иисус пришел, чтобы дать надежду. Und Jesus kam, um Hoffnung zu geben. Он пришел, чтобы дать надежду. Er kam, um uns Hoffnung zu geben. Ты можешь полностью положиться на его слово. Du kannst voll und ganz sich auf sein Wort verlassen. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. И оно не опозорит тебя. Und das wird dich nicht zuschande bringen. Он скала, на которой ты смело можешь строить свой дом. Er ist ein Berg, auf dem du mutig dein Haus bauen kannst. Аминь. Аминь. Аминь. Прочитаем еще раз Римлянам 5:5. Lass uns noch mal Römer 5:5 lesen. Я хочу, чтобы вы запомнили это место. Ich möchte, dass ihr das euch einprägt, diese Bibelstelle. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Знаете, это место можно читать, ставить по-разному ударение. Wisst ihr, man kann diese Bibelstelle lesen und die Betonung anderswo stellen. И каждый раз будет звучать, как будто по-новому. Und jedes Mal hört sich das wie neu an. Mm-hmm. Вот если ты имеешь Святой Дух, also wenn du den Heiligen Geist hast, то ты уже не тот человек, который был раньше. Dann bist du nicht der Mensch, der früher war. Ты уже совершенно новая суть. Du bist absolut, du hast absolut einen anderen Sinn in deinem Leben. Дух Святой дает тебе способность любить людей. Der Heilige Geist gibt dir die Fähigkeit, die Menschen zu lieben. Дает тебе стойкость вере. Er gibt dir die Festigkeit im Glauben. Перепрыгивать через стену. Über die Mauern springen. Готовность даже идти на смерть ради него, если это надо. Sogar Bereitschaft, bis in den Tod zu gehen, wenn sein muss, für ihn. Короче, вот это такие поступки, на которые ты раньше не был вообще способен. Also kurz gesagt, du bist zu solchen Handlungen fähig, wo du früher niemals gekonnt hättest oder вот, fähig warst. Вот David Livingston. Zum Beispiel der David Livingston. Он был исследователем и миссионером в Африке. Der war ein Forscher und war ein Missionar in Afrika. Шотландец, который жил в 19 веке. Ein Schotte, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Der ist begraben worden in einer Abtei. Но сердце его осталось в Африке. Aber sein Herz ist in Afrika geblieben. Туземцы, они вырезали осторожно его сердце, когда он умер. Еще раз. Туземцы. Und die Afrikaner? Und die Afrikaner haben vorsichtig sein Herz aus seiner Brust rausgeschnitten, rausgeholt. И похоронили его в Африке. Und haben dieses Herz in Afrika begraben. А тело было отправлено на родину. Sein Körper wurde in seine Heimat geschickt. Знаете, я люблю читать книги о миссионерах. Wisst ihr, ich liebe es, Bücher über die Missionare zu lesen. Потому что меня всегда удивляет. Denn mich wundert es immer вот und erstaunt. Что двигало этими людьми? Was bewegte diese Menschen? Когда они оставляли своих родных, своих друзей. Wo sie ihre Lieben, ihre Freunde hinter sich gelassen когда haben. Когда они ехали в какие-то дебри. Wo sie in irgendwelche Dschungel gefahren sind. Где они не знали язык. Wo sie die Sprache nicht kannten. Никакого комфорта, где опасность. Kein Komfort, nur Gefahr. А самое главное, что их там удерживало. Und das Wichtigste, was hat sie dort gehalten? Потому что приехать можно, чтобы там остаться, там служить. Man kann dorthin kommen, aber dort zu bleiben und zu dienen, ist eine andere Sache. Вот люди говорят, мы живем один раз, и я хочу от жизни взять все. Und es gibt so einen Spruch, die Menschen sagen, ich lebe nur einmal und ich nehme mir alles, was es geht von diesem Leben. А что это все? Was ist das alles? Потерять здоровье. Deine Gesundheit zu verlieren, растратить ее, das zu verschwenden, а потом собирать осколки, und dann später diese ganzen Scherben wieder aufzusammeln. Вот David Livingston. Und der David Livingston, он вернулся из Африки через 60 лет. Er ist nach 60 Jahren zurückgekehrt aus Afrika. Он потерял жену, er hat seine Frau verloren, потерял здоровье, er hat seine Gesundheit verloren, страдал от одиночества, er hat gelitten von der Einsamkeit, но он не потерял надежду, aber er hat seine Hoffnung nicht verloren. И вот однажды, когда его пригласили выступить в университете Глазго перед студентами, und eins, wo man ihn eingeladen hat, aufzutreten in Glasgow vor den Schülern, also von den Studenten aufzutreten, студенты увидели покалеченного пожилого человека, Studenten haben einen alten Mann, der praktisch gezeichnet war von den Leiden gesehen. Одна его рука была повреждена из-за стычки со львом. Eine seiner Hand ist verletzt gewesen, wo er eine Auseinandersetzung hatte mit dem Löwen. Ja, da, у его лицо было опалено солнцем. Sein Gesicht war verbrannt von der Sonne. Он был покалечен от различных стычек с разбойниками, рабовладельцами. Er war verletzt durch verschiedene Auseinandersetzungen mit Verbrecher oder irgendwelchen bösen Leuten. Кто-нибудь желает себе таких приключений? Wünscht sich jemand solche Abenteuer? Okay. И вот когда он вышел, und als er rausgekommen тогда ist, в зале настала гробовая тишина. Dann war in dem Saal eine Totenstille. Дэвид улыбнулся. Der David hat ein gelacht. И начал свою речь со следующих слов. Und fing seine Rede mit folgenden Worten an. Вот хотите, я расскажу вам, что было моей опорой в самые трудные моменты моей жизни. Wollt ihr, dass ich euch erzähle, was mein ganzes Leben lang meine Stütze war? Это обещание одного джентльмена. Das ist ein Versprechen von einem Gentleman, который достоин великого почтения. Der eine große Ehredarbietung gebührt. Я с вами во все дни до скончания века. Ich bin bei euch alle Tage eurer Zeit bis ans Ende der Welt. И вот всю свою жизнь. Und mein ganzes Leben lang. Livingston держался за Божье слово. Der hat sich sein Leben lang an das Wort Gottes geklammert und gehalten. Когда он умер, und als er starb, его тело нашли склоненным возле кровати в молитве. Seinen Körper hat man gefunden, gebeugt vor seinem, auf den Knien vor seinem Bett. И возле него была открыта Библия на Евангелие от Матфея, 28 глава. Und daneben lag die Bibel geöffnet auf beim Evangelium Matthäus 28. Kapitel. И возле 20 стиха было написано слово джентльмена. Und neben dem Vers 20 stand geschrieben Wort eines Gentlemans. Когда его тело провозили по улицам Лондона для захоронения. Und als sein Körper transportiert worden ist in London durch die Straßen. Там стоял один человек. Stand dort ein Mann. И он плакал. Und er hat geweint. Сильно плакал. Der hat furchtbar geweint. И вот друг Дэвида подошел к нему и говорит, ну, почему ты плачешь? Ты знал его лично? Или und ein Freund von David kam zu ihm und hat ihn gefragt, wieso weinst du? Kanntest du ihn persönlich? Он говорит, нет, я его не знал. Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Но я плачу не о нем. Aber ich weine nicht um ihn. Я плачу о себе. Ich weine um mich selber. Потому что этот человек прожил свою жизнь ради великой цели, а я потратил ее напрасно. Weil dieser Mensch sein Leben lang gelebt hat um ein Ziel willen und ich habe mein Leben verschwendet. Мы живем один раз. Wir leben nur einmal. Только один шанс. Nur eine Chance. И прожить жизнь достойно. Das Leben würdig zu leben. Это великая честь. Das ist eine große Ehre. И пусть твоя надежда на Бога никогда не умирает. Und deine Hoffnung auf Gott soll niemals sterben. Обещание Иисуса Христа. Die Versprechen von Jesus Christus. Я с вами до скончания века. Ich bin bei euch bis in die Ewigkeit. Оно же сегодня для нас тоже действует. Denn das gilt auch heute für uns, für dich und für mich. Und просто ухватись за это. Halte dich, klammer dich daran fest. И вы знаете, Дэвид Ливингстон часто говорил. Und wisst ihr, David Livingston hat öfters mal gesagt. Для меня ничто не имеет ценности, что не имеет отношения к Царство Божие Иисуса Христа. Also für mich hat nichts einen Wert, wenn das nicht mit dem Reich Gottes was zu tun hat. Знаете, вот я когда я сравниваю вот этих героев веры и нас. Wisst ihr, wenn ich diese Helden des Glaubens vergleiche mit uns? Их веру и нашу веру. Deren Glauben und unseren Glauben. Их жертвенность и нашу жертвенность. Ihre Opferbereitschaft und unsere Opferbereitschaft. Я понимаю, что я хочу быть похожей на них. Und ich begreife, dass ich ihnen ähnlich sein möchte. Чтобы также любить Бога. Damit ich genauso Gott liebe wie sie. И все, что имеет отношение к его царству. Und alles, was mit seinem Reich zu tun hat. Чтобы иметь вот эту надежду, которая сможет пронести меня через все трудности жизни. Damit ich diese Hoffnung habe, die mich durch alle Schwierigkeiten dieses Leben durchbringt. Я с вами до скончания века. Ich bin bei euch bis ans Ende dieses Jahrhunderts, dieses Lebens. Ухватиться за это. Man soll sich einfach klammern daran. И когда Бог что-то говорит, und wenn Gott etwas sagt, он действительно это имеет в виду. Er meint genau das. И мы читаем Исаия 40:31. Und wir lesen aus Jesaja 40:31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Скажи, обновятся в силе. Sag mit mir, sie werden sich erneuern in der Kraft. Обновятся в силе. Sie werden sich erneuern in der Kraft. Ты веришь в это? Glaubst du daran? Веришь в это? Glaubst du daran? Не все верят. Nicht alle glauben. Не страшно. Aber es ist nicht so schlimm. Еще не вечер. Es ist noch nicht der Abend da. Okay. Если Бог сказал, значит так и будет. Wenn Gott gesagt hat, dann wird es genauso auch geschehen. Обновятся. Sie werden sich erneuern. И снова. Wieder. И снова. Und wieder. И снова. Und wieder. И снова. Und wieder. И снова. Und wieder. И снова. Und wieder. Обновятся в силе. Sie werden sich erneuern in der Kraft. Аминь. Amen. Надежда на вечного Бога не постыжает. Eine Hoffnung auf den ewigen Gott, das wird dich nicht zu Schanden bringen. Обновятся. Sie werden sich erneuern. И снова. Und das wieder und immer wieder. Если вдруг приходит отчаяние, wenn plötzlich ein Bedrängnis kommt oder Traurigkeit, и вот надежда, кажется, умирает, und es erscheint so, dass die Hoffnung stirbt, но она снова воскресает, aber sie steht wieder auf, обновляется сила, die Kraft erneuert sich, крылья поднимаются, die Flügel erheben sich, потекут и не устану, sie werden laufen und werden nicht müde werden, пойдут и не утомятся, sie werden gehen und werden niemals müde werden. Когда ты надеешься на Божье слово, wenn du auf Gottes Wort vertraust, в этом есть великая, великая, великая сила. In dem steckt eine große, mächtige Kraft. Это источник. Das ist eine Quelle. Это не просто чаша или лужа или озеро. Das ist nicht nur einfach irgendeine Pfütze oder ein Teich oder ja, irgendein Teller voll. Источник. Nein, versteht ihr, das ist eine Quelle, которая никогда не иссякнет. Das niemals versiegt. Ты можешь оттуда черпать силу. Du kannst daraus deine Kraft schöpfen. И твоя надежда никогда не умрет. Und deine Hoffnung wird niemals sterben. Вот когда мы говорим о человеческом слове, wenn wir über das menschliche Wort reden, мы все понимаем, да, что на человеческое слово ну, нельзя положиться 100%. Also wir verstehen doch alle, dass man sich auf das menschliche Wort niemals 100%ig verlassen kann. Такая надежда она равна нулю, правда? Also eine Hoffnung ist gleich dem Null. Да, но если врач что-то сказал, aber wenn ein Arzt was gesagt hat, Diagnose, eine Diagnose gestellt hat, мы почему-то верим. Да, aus irgendeinem Grund glauben wir. Хотя такая вера не всегда оправдана. Obwohl so ein Glaube nicht immer gerechtfertigt ist. Господь сказал, что я взял ваши болезни на себя. Denn der Herr hat gesagt, ich habe alle eure Krankheiten auf mich genommen. Да попробуй. Versuch es. Помолиться за исцеление и поверить в это. Versuche mal für deine Heilung zu beten und daran zu glauben. Amen. Когда мы уповаем на Божие обетование, wenn wir auf Gottes Verheißungen und Offenbarungen vertrauen, мы не можем быть посрамлены в своей надежде. Wir können nicht leer ausgehen in unserer Hoffnung. Мы не можем быть опозорены. Wir können nicht beschämt werden. Этого просто не может быть. Das kann einfach nicht sein. Вы знаете, что Библия называет Бога? Wisst ihr, die Bibel nennt Gott? Богом надежды. Gott der Hoffnung. Римлянам 15:13. Römer 15:13. Это одно из его имен. Das ist einer von seinen Namen. Надежда, Бог надежды. Hoffnung, Gott der Hoffnung. Может, не всегда все закончится так, как ты себе это представлял. Vielleicht kann nicht immer alles so kommen, wie du das dir vorgestellt hast. Да, но все закончится так, как лучше для тебя. Ja, aber es wird alles so enden, wie es am besten für dich ist. 100% ты можешь на это положить. 100% kannst du dich darauf verlassen. Как лучше для тебя? Was am besten für dich ist? Как хочет для тебя Бог? Wie Gott es für dich möchte? Потому что Бог, он смотрит на твою жизнь в перспективе. Denn Gott sieht auf dein Leben perspektiv ausgehend. Да? То есть, а мы вот дальше своего носа ничего не видим. Aber wir sehen nicht weit als unsere Nasenlänge. Но Господь знает, что там будет за поворотом. Aber der Herr weiß, was dort die Kurve geschehen wird. И он уже готовит сейчас нас для этого. Und er bereitet uns bereits jetzt dafür vor. Er macht uns stärker. Und когда мы читаем о таких героях веры, und wenn wir über solche Helden des Glaubens lesen, wie zum Beispiel der Ливингстон, в послании евреям 11 глава, oder in Hebräer 11:13, мы видим, что эти люди жили надеждой. Wir lesen oder wir sehen, dass diese Menschen durch die Hoffnung gelebt haben. Они не всегда получали то, что они просили. Die haben nicht das bekommen immer, was sie gebeten haben. Но эта надежда помогала им пройти через все вот эти испытания. Aber diese Hoffnung Hoffnung half ihnen, durch all diese Prüfungen durchzugehen. Давайте прочитаем Евреям 11:13. Lass uns mal das lesen, Hebräer 11:13. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf der Erde sind. Они не получили. Sie haben nicht bekommen. Но они видели их издали. Aber sie haben das von ferne gesehen. И они радовались. Und sie haben sich gefreut. Они радовались. Sie haben sich gefreut. И они были победителями, Библия их называет. Und sie waren Sieger, so nennt sie die Bibel. Мы видим, что они жили в надежде. Wir sehen hier, dass sie in der Hoffnung gelebt haben. Потому что вера – это осуществление ожидаемого, значит, надежды. Denn der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Вот такая надежда, она пронесет через все испытания. Und so eine Hoffnung wird dich durch alle Prüfungen durchtragen. Не сломает тебя. Es wird dich nicht zerbrechen. А в конце жизни ты получишь венец. Und am Schluss deines Lebens wirst du eine Krone bekommen. Награду от Бога. Du wirst eine Belohnung von Мы Gott bekommen. Мы многого не понимаем. Wir verstehen so vieles nicht. Иногда читаем Библию уже, может, 20-30 лет. Manchmal lesen wir die Bibel bereits vielleicht seit 20-30 Jahren. Просто многого не понимаем. Und verstehen oder begreifen vieles noch как nicht. Как Бог мыслит, как это все должно Wie denkt Gott? Wie soll das Ganze geschehen? Но Господь знает, главное, чтобы он понимал. Aber der Herr weiß es. Hauptsache, er versteht, wie es gehen soll. И мы доверяем ему слову. Und wir vertrauen seinem Wort. Вы знаете, слово Божье. Wisst ihr, das Wort Gottes? Оно может работать в жизни человека. Das kann im Leben eines Menschen funktionieren. Это очень важная мысль. Послушай. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Bitte Божье hör genau слово zu. Слово работает в жизни человека. Das Wort Gottes wirkt in dem Leben Только eines Menschen. Тогда. Erst dann. Когда человек принимает его. Wenn der Mensch ihn annimmt. То есть как бы проглатывает его, и оно растворяется в нем. So ungefähr, als ob es schluckt und es in ihm sich zerteilt oder auflöst mm-hmm. in ihm. Само по себе Божье слово не будет работать, если ты его не примешь в себя. Das Wort Gottes wird an sich nichts bei dir bewirken, wenn du es nicht aufnimmst, nicht annimmst. И еще раз Римлянам 5:5. Und nochmal Römer 5:5. Вы долго не забудете это. Ihr werdet das lange noch lange daran denken an dieses Wort. А надежда не подведет. Радостная весть перевод читаю. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Aber die Hoffnung wird uns nicht im Stich lassen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Господь дал нам Святой Дух. Der Herr hat uns den Heiligen Geist gegeben. Он утешитель, он помощник. Er ist unser Tröster, er ist unser Helfer. Он учитель. Er ist unser Meister, Lehrer. И многое другое. Und vieles andere noch. В его присутствии. In seiner Gegenwart. Когда есть его присутствие в твоей жизни. Wenn seine Gegenwart in deinem Leben ist. Тогда он восполняет любой недостаток, который у тебя есть. Dann füllt er jeden Mangel. Alles, was dir fehlt, auf. В том числе, если тебе не хватает веры или надежды, он восполняет. Auch wenn es dir am Glauben fehlt, füllt es auf. И он не даст тебе быть опозоренным, если ты ему доверяешь. Und er lässt dich nicht beschämen, wenn du ihm vertraust. Мы проходим разные обстоятельства жизни. Wir gehen viele verschiedene Lebensumstände in unserem Leben durch. Проблемы, трудности, страдания. Probleme, Schwierigkeiten, Leid. Но если внутри нас есть Дух Святой, aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, его присутствие, seine Gegenwart, а для него нет ничего невозможного, und für ihn gibt es nichts, was unmöglich тогда ist, тогда в твоей жизни начинают происходить удивительные вещи. Dann fangen an in deinem Leben wundervolle Dinge zu passieren. Долги перестают быть долгами. Die Schulden hören auf, Schulden zu sein. Болезни исчезают. Die Krankheiten verschwinden. Одиночество уходит. Einsamkeit geht weg. Приговор перестает быть пожизненным. Und Urteil hört auf, lebenslänglich zu sein. Как мы слышали у Вилли, помните, so, да? So wie wir beim Вилли gehört haben. Wow. Ибо для меня жизнь Христос. Denn für mich ist das Leben Jesus Christus. Павел пишет. Schreibt der Paulus. Если Христос стал моей жизнью. Wenn Christus zu meinem Leben geworden ist. Моим смыслом. Zu meinem Sinn. Или твоим. Oder für dich einen Sinn des твоя Lebens, надежда, она просто не может умереть. Dann kann deine Hoffnung überhaupt nicht sterben. Потому что твоя жизнь тогда завязана на Христе. Denn dein Leben ist praktisch gebunden an das Kreuz. Это сильнейший источник надежды. Und das ist die stärkste Quelle unserer Hoffnung. И тогда становится как у Ливингстона. Und dann kommt das wie beim Livingston. Для меня ничто не имеет ценности, что не имеет отношения к Божьему царству. Für mich hat nichts einen Wert, was nichts mit Reich Gottes zu tun hat. Пророк Иеремия. Bei dem Propheten Jeremia. 29:11. Lesen wir. Ваше любимое место. Das ist eure Lieblingsstelle. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Вот если мы рассмотрим вот эти два места Писания. Wenn wir diese zwei Bibelstellen auseinandernehmen. Вот эти Римлянам 5:5. Römer 5:5. И вот Иеремия 29. Und jetzt Jeremia 29:11. Если мы посмотрим их в одном ключе. Wenn wir sie aus einer Perspektive sehen. Ja, то мы увидим, что Бог дает нам такую надежду. Dann sehen wir, dass Gott uns so eine Hoffnung gibt. Которая имеет прямое отношение к Его планам и dass eine direkte Beziehung hat zu seinen Plänen und zu seinen Vorhaben für uns. В отношении нас. Was uns anbetrifft. А Его намерения мы читаем какие? Und wir sehen, was er für Vorhaben und Gedanken über uns hat. Welche sind das? Добрые. Sind gut. Его намерения нас добрые, благие. Denn seine Gedanken sind gut über uns. Чтобы и у тебя. Damit auch bei, wie bei dir. И у меня. Wie auch bei mir. И у всех, кто услышит его призыв. Und wie bei allen, die seinen Ruf hören werden. Были будущность и надежда. Dass sie eine Zukunft und eine Hoffnung которые haben. Которые никогда не разочаруют. Das niemals enttäuscht. Он. Er. Дает. Er gibt тебе dir будущность и надежду. Eine Zukunft und eine Hoffnung. Amen. Amen. Прими это веру. Nimm das im Glauben an. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что ты думаешь о нас? Dass du über uns denkst. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что ты так любишь? Dass du uns so liebst. Halleluja. Halleluja. Его мысли. Seine Gedanken. Выше мысли наши. Sind höher als unsere Gedanken. Его пути. Seine Wege. Это не наши пути. Das sind nicht unsere Wege. Und давайте будем доверять Его любви. Deswegen lass uns seiner Liebe vertrauen. Его милосердию. Seine Güte und Его мудрости. Und Barmherzigkeit und seine Weisheit. Его всемогуществу. Seine Allmächtigkeit. Господь думает о тебе. Der Herr denkt über dich. Он имеет намерения о тебе. Er hat Vorhaben für dich. У Gedanken. Него есть будущность для тебя. Er hat Hoffnung und Zukunft für dich. И поэтому Он дает тебе надежду. Und deswegen gibt dir die Hoffnung. Он дает тебе надежду. Er gibt dir die Hoffnung. Иисус сказал. Jesus hat gesagt, что где будет ваше сердце? Wo euer Herz ist, там ваше сокровище. Dort ist euer Schatz. И наоборот, где ваше сокровище? Und umgekehrt, wo euer Schatz ist, там будет ваше сердце. Dort wird euer Herz sein. И ваши глаза всегда будут смотреть туда, где ваше сокровище. Und eure Augen werden immer dahin gerichtet sein, wo euer Schatz ist. Так или нет? Ist das nicht so? Если твое сокровище, wenn dein Schatz ist, у Бога, bei Gott, в вечности, in der Ewigkeit, в небесах, im Himmel, если твое сокровище там, в нем, wenn dein Schatz in ihm ist, тогда твои глаза тоже будут смотреть туда. Dann werden deine Augen auch dorthin gerichtet sein. В небеса. In den Himmel. И ты будешь жить надеждой. Und du wirst durch die Hoffnung leben. Бог тебя не разочарует. Gott wird dich nicht enttäuschen. Он не человек. Er ist kein Mensch. В его руке вся вселенная, весь мир. In seiner Hand liegt das ganze Universum, die ganze Welt. Даже если ты не понимаешь, почему это сейчас так происходит. Auch wenn du es nicht verstehst, warum das so alles geschieht. У Бога вся власть. Bei Gott ist die ganze Macht. И твоя жизнь также в его руке. Und auch dein Leben ist in seiner Hand. И он имеет о тебе добрые намерения. Und er hat gute Gedanken über dich. И доброе будущее. Und auch eine gute Zukunft. Поэтому пусть твои глаза будут всегда устремлены туда, к Нему. Deswegen sollen deine Augen immer zu ihm hingerichtet sein. Пусть Он станет твоим сокровищем. Er soll zu deinem Schatz werden. Ты можешь жить не только тем, что ты сейчас видишь. Du kannst nicht durch das leben, was du gerade siehst. Я не знаю, как у тебя сейчас все происходит. Ich weiß nicht, wie bei dir so alles geschieht in deinem Я Leben. Я слышала, как некоторые говорят: «Ой, все плохо, все плохо». Ich habe gehört, wie manche sagen: «Es ist alles so schlecht». Но ты можешь жить, смотря в вечность. Aber du kannst so leben, dass du in die Ewigkeit schaust. Когда ты смотришь на награду. Wenn du auf die Belohnung schaust. Когда ты смотришь на его любовь. Wenn du auf seine Liebe schaust. Вот эти проблемы, они просто, они уходят. Dann verschwinden diese Probleme in den Hintergrund. Там, сзади, ты уже их не видишь. Dort im Hintergrund, hinter dir, du siehst sie nicht mehr. Надежда приходит. Und es kommt Hoffnung. Обновление в силе. Es kommt, es wird, deine Kraft wird erneuert. Крылья вырастают опять. Und deine Flügel wachsen wieder. И ты идешь дальше. Und du gehst weiter. Аминь. Аминь. Поэтому не сравнивай, как было раньше, как сейчас. Deswegen vergleiche nicht, wie es früher war und jetzt. Бог дал нам не прошлое, не ностальгию, но будущность и надежду. Gott hat uns nicht die Nostalgie über die Vergangenheit gegeben, sondern eine Zukunft und eine Hoffnung. Оно будет лучшим. Und es wird besser sein. Оно будет лучшим. Das wird besser sein. Да. Есть маленькая часть. Es gibt ein kleiner Teil, который зависит от нас. Was von uns abhängig чтобы ist. Это хорошее будущее пришло в нашу жизнь. Damit diese gute Zukunft in unser Leben kommt. Нужно доверять Богу. Man soll Gott vertrauen. Все очень просто. Es ist alles sehr einfach. Доверять Богу. Gott zu vertrauen. И живи, не оглядываясь в прошлое. Und lebe ohne in die Vergangenheit zurückzublicken. Хорошее оно или плохое было. Ob es gut oder schlecht war. Не смотри в прошлое. Schau nicht in die Vergangenheit Конечно, zurück. Конечно, мы не можем забыть прошлое. Natürlich können wir unsere Vergangenheit оно nicht vergessen. Влияет на нас. Das wirkt auf uns. Das hat einen Einfluss auf uns. Но смотри в будущее. Aber schau in die Zukunft. Я слышала однажды, как один парень. Ich habe mal gehört, wie ein junger Mann. Да, он, ну, знаете, так называемый христианин. Er war ein sogenannter Christ. Он ворчал. Er hat ständig gejammert. Вот, я раньше, у меня было столько друзей. Oh, ich hatte früher so viele Freunde. Я дома практически не был. Ich war praktisch nie daheim. Все время дискотеки, там встречи, так весело все было. Ständig irgendwelche Treffen, Diskotheken und es war immer, immer was los. Да, сейчас я вот только в церковь хожу. Und jetzt gehe ich nur in die Kirche. Понимаете, поэтому его сегодня нет, потому что ничего не понял. Wisst ihr, deswegen ist er auch nicht mehr da, weil er nichts verstanden hat. А то, что Бог жизнь ему спас. Aber dass Gott ihm sein Leben gerettet hat. Семью его спас. Dass er seine Familie gerettet то, hat. Что Бог его из такого дерьма вытащил. Dass Gott ihn aus so einem Dreck herausgeholt hat. Это он не оценил и не увидел. Das hat er nicht geschätzt und nicht gut bewertet und nicht gesehen. Где бы ты был, если бы Бог это не сделал в твоей жизни? Wo wärst du, wenn Gott das in deinem Leben nicht gemacht hat? Поэтому, если ты постоянно возвращаешься в прошлое, deswegen, wenn du immer wieder in die Vergangenheit zurückkehrst, то будущее от Господа, оно просто не сможет прийти в твою жизнь. Dann wird Gott seine Zukunft niemals in dein Leben reinkommen können. Понимаете, вот пожилые люди, они постоянно смотрят назад. Also die alten Menschen, die schauen immer zurück. Не все. Nicht alle. Некоторые. Manche. Und говорят, вот тогда было лучше. Und sie sagen, oh, das war damals so besser und gut. Поэтому сейчас они не могут принять нынешнюю жизнь. Deswegen können sie jetzt die Gegenwart nicht annehmen. И они несчастливы. Und sie sind unglücklich. Und Paul говорит. Aber der Paulus sagt. Забывая заднее. Du sollst die Vergangenheit vergessen und was hinter dir war. Простираюсь вперед. Ich strecke mich nach vorne. Забывая прошлое. Und ich vergesse die Vergangenheit. И вот подводя итог. Und wenn wir jetzt Fazit ziehen. Хочу еще раз сказать. Möchte ich noch mal sagen. Люди говорят, надежда умирает последней. Die Menschen sagen so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Но Бог дает такую надежду, которая не умирает. Aber Gott gibt uns so eine Hoffnung, die niemals stirbt. Если она вдруг умирает, то снова воскресает. Wenn sie stirbt, dann wird sie wieder auferstehen. Потому что наша надежда основана не на каких-то хороших чувствах. Denn unsere Hoffnung ist nicht auf irgendwelchen guten Gefühlen basiert. Не каких-то обстоятельствах. Nicht auf irgendwelchen Umständen. Мы дети Божьи. Wir sind Gottes Kinder. И мы уповаем на живого Бога. Und wir vertrauen auf einen lebendigen на Gott. На его слово. Auf sein Wort. Которое вечно. Was ewig ist. Непоколебимо. Das unerschütterlich ist. И Бог, который хочет дать нам будущность и надежду. Und Gott, der uns eine Zukunft und Hoffnung geben will. А его слово, оно живо и действенно. Aber sein Wort ist wirksam und lebendig. И не возвращается к нему напрасно. Und kehrt nicht leer wieder zu ihm zurück. Пока не исполнится все, что он сказал. Bis alles durchgeführt wird, was er gesagt hat. И Божьи намерения, они не могут быть остановлены. Und Gottes Absichten können nicht gestoppt werden. Основание для твоей надежды. Basis für deine Hoffnung befindet sich im Wort Gottes. Das hängt nicht von den Umständen ab. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden niemals vergehen, sagte er. Bis alles, was ich gesagt habe, durchgeführt wird. Давайте мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Господь, ты знаешь нас. Herr, du kennst uns. Ты знаешь нашу жизнь. Du kennst unser Leben. Ты знаешь наши сомнения. Du kennst über unsere Zweifel. Ты знаешь нашу веру. Du weißt, was wir für einen Glauben haben. Каждый день нашей жизни открыт перед тобой как книга. Jeder Tag unseres Lebens ist offen wie ein Buch für dich. Мы благодарим тебя, что ты все равно любишь. Und wir danken dir, dass du uns trotz allem liebst. И вся наша жизнь наполнена твоей славой. Unser ganzes Leben ist voll deiner Herrlichkeit. Мы поклоняемся и прославляем тебя. Wir beten dich an und preisen dich, Herr. За то, что ты мечтаешь о нас. Dafür, dass du über uns träumst. За то, что у тебя есть для нас будущность и надежда. Dass bei dir für uns eine Zukunft und eine Hoffnung gibt. Ты наш якорь, за которым мы цепляемся. Du bist unser Anker, an den wir uns festhalten. Наша надежда в тебе. Unsere Hoffnung liegt in dir. Упование в тебе, Господь. Unser Vertrauen liegt in dir, Herr. Доверяем тебе, наш Бог. Dir zu vertrauen, Herr. Спасибо, Боже. Danke dir, Vater. Что твои намерения о нас, они добрые. Dass deine Gedanken über uns gut sind. Мы верим тебе, Господь. Wir glauben dir. И пусть все, что ты сказал в жизни каждого из нас. Und alles, was du gesagt hast in unser Leben hinein und für uns. Придет в исполнение. Soll erfüllt werden. Пусть und полнота придет в нашу жизнь. Es soll Fülle in unser Leben reinkommen. Пусть придет полнота и познание твоей истины. Es soll Fülle und Erkenntnis von deiner Wahrheit kommen. Твой Святой Дух. Damit dein Heiliger Geist, deine Gegenwart, всегда было в нашей жизни. Dass es immer in unserem Leben da ist, präsent. Твердое упование. Eine feste Zuversicht. Твои. Deine Quellen. Пусть будут всегда открыты для нас. Sollen immer für uns offen sein. Благодарим, Господь. Danken wir dir, благодарим, Herr. Wir danken Господь. Dir, Herr. Благодарим, wir danken Господь. Dir, Herr. Благодарим тебя. Wir sind dir so dankbar, Herr. Und wir preisen deinen Namen. Тебя. Amen. Du bist würdig. Amen. Amen.